SRF 1. Willkommen zum Zwischenhalt auf SRF 1 am Mikrofon der Joschi Kühne. Muslime und Juden kommen nicht miteinander aus. Ein Dialogprojekt beweist das Gegenteil. Das Thema heute bei uns im Zwischenhalt. Miteinander Vorurteile Juden und Muslime gegeneinander überwinden, das ist das Motto der Respektveranstaltungen. Unter anderem werden Viertige miteinander gefeiert. Letzte Woche zum Beispiel der Sederabend vor dem jüdischen Pessachfest. Deborah Sutter ist für uns an diesem Abend mit dabei gewesen. Etwa 50 Leute sind für den Respekt-Seder-Abend auf Bern gekommen. Seder, das ist ein jüdischer Viertig im Rahmen von Pessach. An Pessach erinnern sich Jüdinnen und Juden Jahr für Jahr an Auszug aus Ägypten. Heute Abend passiert das Erinnern interreligiös. Musliminnen, Juden und Christinnen feiern zusammen im Saal der jüdischen Gemeinde Bern. Noemi Knoch gehört zu dieser Gemeinde und ist eine der Initiantinnen von dem Abend, der vom Verein National Coalition Building Institute NCBI organisiert worden ist. Der Verein hat sich das Brückenbauen auf die Fahne geschrieben. Und die 21-Jährige sagt über das Projekt Respect. Durch Dialogveranstaltungen lernen sich muslimische und jüdische Leute ihre ungezwungene, offene Atmosphäre kennen und können dadurch Vorurteile und Missverständnisse abbauen und eben Brücken aufbauen. Brücken, die Vertrauen fördern. Ähnlich redet auch der Mouved Mehmeti, der Sohn des Imam Mustafa Mehmeti vom muslimischen Verein Bern. Er sagt, Dialog schafft erstmal Ängste ab, schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist extrem wichtig in der heutigen Zeit. Vertrauen schaffen und Gemeinsamkeiten aufzeigen, um das geht es, sagt Noemi Knoch. Man hört ja sehr oft in den Medien, Muslime und Juden können überhaupt nicht miteinander. Aber eigentlich haben wir sehr viel gemeinsam. Es gibt sehr viele Parallelen zwischen diesen zwei Religionen, sei es jetzt die Erfahrung als Minderheit in der Schweiz oder auch Parallelen im Koran und der Tora oder heute am Abend Haggadah. Geschichte zum Beispiel von Moses, wo die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat, diese Geschichte steht auch im Koran. Und die Haggadah, die Noemi Knoch erwähnt hat, das ist ein Büchli extra für den Sederabend. Dort steht der genaue Ablauf von dem Abend drin, Gebet, Lieder und eben die Geschichte vom Exodus. An so einem Sederabend wird zusammen gegessen und getrunken, aber nicht irgendwie oder irgendwas. Alles hat eine bestimmte Bedeutung. Zum Beispiel der Meerrettich, der steht für die Bitterkeit vom Schuften als Sklaven in Ägypten. Oder Karussett, ein süßes Äpfel-Zimt-Nussgemisch. Das erinnert an Lehm für Ziegelsteine, die die Juden unter dem Pharao haben müssen machen. Die alte Fluchtgeschichte von Moses und seinem Volk ist für viele Leute heute Abend hochaktuell. Sie haben selber auch Erfahrung damit, was es heisst, zu flüchten und fremd zu sein. Zum Beispiel die 21-jährige Ghazal Sultan. Sie ist vor 3 Jahren aus Syrien in die Schweiz geflüchtet und sagt, diese Geschichte von Pessach, das fasst mich schon an, weil ich lebe so ähnliche Geschichten, wo ich in ein ganz anderes Land lebe. Die Ghazal Sultan hat nicht nur Parallelen zu ihrer persönlichen Geschichte entdeckt. Beim Essen insbesondere, bei diesem Koscher-Essen, es ist sehr ähnlich zu dem Halal-Essen. Und ich finde das sehr überraschend. Die Gemeinsamkeiten der Religionen entdecken, zeigen, wie ähnlich sich auch die heiligen Schriften vom Judentum, vom Christentum und dem Islam sind. Das Ziel hat der Abend erreicht. Deborah Sutter mit einem Bericht über den Respekt-Seder. Das nächste so Fest wird ein gemeinsames Fastenbrechen sein vom muslimischen Ramadan.